Morning, friend. Guten Morgen, Freunde. We are basically finished with this whole chapter of the Holy Spirit, what I wanted to share with you. Wir kommen zum Ende dieses Kapitels vom Heiligen Geist, das ich mit euch teilen wollte. I hope I left a lot of open Und ich hoffe, ich habe viele offene Fragen hinterlassen. that way you have to search and study and hang out with the Holy Spirit. Weil so musst du selber suchen und nachforschen und dich mit dem Heiligen Geist unterhalten. But I'm going to do a last thing. Aber ich möchte noch etwas Letztes tun. That's something that for me has been very, very important. Und da ist eine Schriftstelle, die für mich sehr wichtig geworden A ist. scripture that since my kind of my late childhood I've been desperate to experience. Also eigentlich war sie mir schon seit der Kindheit so wichtig und ich wollte sie unbedingt erleben. John chapter 14 verse. Und das ist Johannes 14, 12. John 14 verse 12. Most Christians know. Die meisten Christen kennen diese Schriftstelle. It says that if you believe in me, you will do the works I do and greater ones because I go to the Father. Und da sagt es, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. I mean, how many Christians do you know that actually do greater works? Wie viele Christen kennst du wirklich, die größere Taten tun als Jesus? Ask yourself the question. Frag dich selber. If you don't know anybody, then something is wrong. Wenn du ja niemanden kennst, dann läuft etwas schief. You should by almost every Christian should do greater works in Jesus. Weil eigentlich jeder Christ sollte größere Werke tun als Jesus. Weil Jesus hat das ja gesagt. You know, and for me, I've never understood what is the missing part. Und wisst ihr, für mich, ich habe nie verstanden, was fehlt. I've spent literally time just praying. I've spent time fasting to be intimate with Jesus to find out how I can experience this. Weil ich habe viel Zeit damit verbracht, um zu beten und auch zu fasten und Zeit mit Jesus zu verbringen, um herauszufinden, wie ich das erfahren kann. I always missed it. Weil ich habe das immer vermisst. And I will tell you the part that was for me the thing that I missed. Und ich möchte euch erklären, was ich dabei vermisst habe. So, here is the thing where people usually focus on. Und da ist, auf was die Leute sich normalerweise fokussieren. Glauben. Because you know the Bible says, he who believes in me will do the works that I do and greater ones. Weil die Bibel sagt, ja, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und größere als diese tun. Also alles, was wir tun müssen, ist glauben. So if we don't do greater works in Jesus, it's because we don't believe. Und wenn wir nicht größere Werke tun als Jesus, dann ist es, weil wir nicht glauben. And you know, I really used to believe that too. Und wisst ihr, ich habe das auch geglaubt. Did I do? Und was habe ich getan? Put all of my focus on faith. Ich habe meinen ganzen Fokus auf den Glauben gesetzt. Because of that, I did experience an incredible increase in miracles. Und dadurch erlebte ich wirklich eine große Zunahme an Wundern. But I never came to this real breakthrough. Aber es kam nie zu diesem richtigen Durchbruch. Finally, I came to the breakthrough. Aber schlussendlich kam ich zu diesem Durchbruch. Before I will tell you the missing link, Aber bevor ich dir das fehlende Verbindungsstück verrate, to give you some very simple steps. möchte ich dir einige sehr einfache Schritte geben. First thing that Jesus said is those who believes in me or he who believes in me. Also das Erste, was Jesus sagte, ist der, der an mich glaubt. Which I call an open invitation. Und das nenne ich eine offene Einladung. With these words, Jesus removed every single limitation. Weil mit diesen Worten hat Jesus jede einzelne Begrenzung weggeräumt. The man of God, he never said the apostles. Weil Jesus sagte nie der Mann Gottes oder die Apostel. Those who are clever, those who go to Bible school. Und er hat nie gesagt, diese, die intelligent sind oder in die Bibelschule gehen. He Who believes in me? Sondern er sagte, wer glaubt? I read things like this, I can understand that now it's up to me, it's not up to God anymore. Und als ich das so gelesen habe, da habe ich verstanden, dass es an mir ist, einzutreten, nicht an Gott mir zu geben. Challenge for you. Ich habe eine Herausforderung, ein Challenge für dich. Come and find every open invitation. Geh durch das ganze Neue Testament und suche jede einzelne offene Einladung. Mountain, that's an open invitation. Wer auch immer zu diesem Berg sagt, das ist auch eine offene Einladung. You know, the Bible is full of open invitation that we have to take. Und wisst ihr, die Bibel ist voller dieser offenen Einladungen, die wir annehmen müssen. You have to, of course, believe, but before that, you have to understand that you're invited to do greater things than Jesus. Und ja, klar, du musst glauben, aber zuerst musst du mal glauben, dass du eingeladen bist, größere Dinge zu tun als Jesus. This is literally saying to you, if you want this, you can do greater works than me. Und Jesus sagt da wortwörtlich, wenn du möchtest, dann kannst du größere Dinge tun als ich. So I'm going to start this, I'm going to finish this devotion with this question. Und ich möchte diese Andacht mit dieser Frage beenden. Do you accept the invitation? Nimmst du diese Einladung an? If you really do, wenn du das wirklich möchtest, settle until you do the works that Jesus did and greater works. Dann wirst du nie Ruhe geben, bis du die Taten, die Werke tust, die Jesus machst und noch größere. See you tomorrow. Und wir sehen uns morgen.